Die Mitteilung des Außenministeriums der TVRK vom 16. Juni im Zusammenhang mit der extremen niederträchtigen Sanktions- und Druckkampagne der USA und ihrer Anhänger gegen die Republik wurde am 5. Juli als offizielles Dokument der UNO-Vollversammlung und des UN-Sicherheitsrates Nummer A71-941-S 2017-535 verteilt.